Beispiel: Sie hören eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter. Guten Tag, Sie sind mit der Gemeinschaftspraxis Müller-Ehrlich verbunden. Unsere Praxis ist zurzeit geschlossen. Unsere Sprechstunden sind montags bis freitags von 9 bis 14 Uhr sowie auch nachmittags von 17 bis 20.30 Uhr außer Mittwochs. Nur Herr Ehrlich ist auch am Mittwochnachmittag für Sie da. Am Wochenende ist die Praxis nicht besetzt. Sie erreichen uns telefonisch unter der Rufnummer 02156 456789. In ganz dringenden Fällen können Sie uns auch über das 24-Stunden-Service-Telefon erreichen. Die Nummer ist 0171 808080. Wir wünschen Ihnen noch einen schönen Tag.